Wenn sie sich also abwenden, dann sag: Ich warne euch vor einem Donnerschlag, gleich dem Donnerschlag der Ad und der Tamut.